info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und es ist Sommerzeit, es ist Reisezeit und alle steigen ins Flugzeug und wollen wieder zu ihren Lieben. In Europa, in anderen Ländern und natürlich haben die Fluglinien jetzt ein Leichtes, die Preise zu erhöhen, was im Jahre 2023 im Juli ganz schön holprig ist für einige, denn es ist eine Zeit, in der man gerne aus der Stadt einmal raus möchte. Wer in Florida lebt wie wir, der möchte der Hitze entfliehen, aber wer seine Verwandten in Deutschland besucht, der hat natürlich dort auch einiges an Hitze, das ihn oder sie erwartet. Und trotzdem, man möchte mit Verwandten zusammen sein, man möchte sie wiedersehen. Manche sind in den letzten 2 Jahren gar nicht gereist und nachdem es 2020 in dem Covid-Jahr gar nicht möglich war, über den Atlantik zu fliegen, so hatte die Familie Gaugel, die das Jägerstüble betreibt, beziehungsweise The German Deli, also das internationale Wursthaus in Largo in Florida, die Idee, sie wollten gleich im Jahr 2020 nach Europa und das trotz Corona, haben es dann aber nicht gemacht, sondern sind im Herbst erst des Jahres doch losgefahren und zwar so, wie sie immer gerne reisen und zwar unabhängig. Unabhängig, wie macht man das? Man muss sehr kreativ sein. Es galt, Grenzen zu überwinden. Das haben sie wunderbar gemacht und auch geschafft. Und das mit verschiedenen Pässen, denn einer von ihnen war Amerikaner, der andere Deutscher. Und da waren die Pässe natürlich auch etwas, was man bedenken musste in dem Jahr. Es wurden zum Teil Ausgangssperren. Man durfte zum Beispiel von der Schweiz nicht nach Deutschland, weiß ich, eine Zeit lang. Und die Gaugels, Anja und Thorsten, sind losgezogen und hatten vorher, wie sie oft, einen Wagen gemietet haben. Nicht ein Auto, sondern ein RV. Das heißt, sie konnten also in ihrem Wohnmobil reisen. Und das war natürlich wunderbar, denn damit haben sie keinen gestört. Und es war ja auch die Möglichkeit gegeben, dass man unter Umständen selber mal unter Quarantäne stünde. Und da muss man natürlich dann separat irgendwo unterkommen. Und das konnten sie natürlich in ihrem Auto ganz besonders, obwohl es ihnen nicht so gegangen ist, sondern sie konnten mit dem Auto dann im Hof parken und dort quasi in ihrem eigenen Zimmer wohnen. Das ist natürlich fantastisch, wenn man jemanden besuchen möchte. Und wie gesagt, sie sind es gewohnt und auch dieses Jahr, im Jahr 2023, sind sie wieder unterwegs, mieten wieder ein Mobil, das sie von Ort zu Ort bringt und auch, wie gesagt, diese Unabhängigkeit wieder schafft. Und sie sind jetzt natürlich auch für den Sommer wieder einen Monat lang zu. Das Jägerstüble ist für sie da bis zum 1. Juli. Das heißt, heute war es noch soweit, als ich diese Sendung jetzt für sie aufnehme. Und es geht bis 22. August und dann sind sie wieder da und wieder für sie geöffnet. Und dann gibt es alles vom schönsten Salat bis zur Schweinehaxe und natürlich, das ist etwas, worauf man sich in Florida freuen kann, im schönen, kühlen Jägerstüble und umgeben von all den schönen deutschen Dingen. Und das ist natürlich für die, besonders die nicht reisen oder reisen können. Und inzwischen ist die Frage, ob man sich's leisten kann. Aber wie gesagt, alles ist weiterhin in Ordnung und wunderbar. Und sie können, wenn sie wollen und sie können natürlich auch zu den Lieben in Deutschland reisen. Und dass diese solche Reise, wie das im Jahr 2020 war, daran möchte ich Sie heute zurückerinnern, denn das war gar nicht so einfach. Wir wollten eigentlich Anja und Thorsten begleiten. Wir wollten sie in Deutschland begleiten per Telefon. Wir hatten das alles schon ausgemacht, aber sie sind dann doch zurückgekommen und wir haben uns erst hinterher am Telefon darüber unterhalten. Auch da noch ein bisschen auf Distanz. Ich bin nicht vorbeigegangen damals, aber inzwischen ist alles wieder beim Alten und sie können im Laden wunderbar einkaufen. Das konnten sie auch damals schon. Aber jetzt kann man im Jägerstüble auch mit größeren Gruppen zusammensitzen. Und das ist etwas, was man 2 Jahre lang nicht so ganz konnte. Und das ist eigentlich wirklich interessant, wenn wir jetzt diesen Rückblick mit Ihnen machen, denn da hat sich doch alles sehr normalisiert, kann man sagen. Ich weiß immer noch von Leuten, die reisen und krank werden, das möchte man keinem wünschen, aber wir wollen Ihnen sagen, kommen Sie und besuchen Sie alle möglichen Leute und vor allem schöne Restaurants und freuen Sie sich daran, dass Sie wieder in großer Gemeinschaft zusammen sind und das natürlich auch auf Übersee in Deutschland. Und Anja und Thorsten waren im Oktober 2020 in Deutschland mit ihrem RV-Auto und also einem rollenden Hotelchen 5 Wochen lang in Deutschland und durch Deutschland. Nach Frankreich, wie sie eigentlich einen Verwandten besuchen wollten, haben sie sich damals nicht getraut, weil sie nicht wussten, ob vielleicht Frankreich man die Pässe anders beurteilt und nicht jeden rein oder wieder rauslässt. Und das wollten sie natürlich auf keinen Fall riskieren. Und so haben sie das eben diesen einen Besuch ausgelassen damals. Vielleicht haben sie inzwischen nachgeholt, das weiß ich nicht. Und ich möchte Ihnen das Gespräch bringen, wie gesagt, und freuen Sie sich daran, dass es jetzt, was wir gewünscht haben damals im Jahre 2021, ich war damals auch noch nicht wieder gereist, im Sommer erst im Jahr 2021 bin ich gereist, also ein ganzes Jahr lang im Jahr 2020 nicht. Und habe immer noch meine Mutter und konnte die, kann sie wieder besuchen und habe sie inzwischen auch schon ein paar Mal wieder besucht auf einen Monat, was ich auch sehr gerne tue. Gut, und jetzt möchten wir Ihnen unser Gespräch bringen. Das ist Anja Gaugel und sie und ihr Mann Thorsten sind in Europa gewesen, in Deutschland gewesen und sind es jetzt auch wieder, um Besuch zu machen bei Verwandten, bei Freunden und die Mutter, die Karin Gaugel, wird auch reisen und dann wechselt man sich eben ab und fährt zusammen durch Deutschland. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung bei der Unterhaltung zwischen Anja und mir und wir wünschen Ihnen, dass Sie selber einen schönen Sommer haben. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Jetzt geht's los mit dem Gespräch. Ja, herzlich willkommen im Kulturspiegel, Anja Gaugel. Und Anja, du bist in Florida schon lange beheimatet. Wie lange seid ihr schon in Florida? 21 Jahre jetzt. Wahnsinn. Du und dein Mann und deine Mutter. Und ihr betreibt dort das internationale Wursthaus, The German Deli, und das Jägerstüble. Und wir haben, ihr seid einer unserer ersten Werber, ältesten Werber, was ich ganz toll finde. Und wir haben uns ja mal ganz groß unterhalten, als ihr angekommen seid. Das ist also auch schon ewig her, wie gesagt. Aber was das Tolle ist, ist, dass wir in letzter Zeit darüber gesprochen haben, besonders in dem Jahr, wo keiner reisen konnte und wo die Grenzen dicht gemacht wurden wegen dieser neuen Pandemie, nämlich dem Covid, der Covid-Pandemie, diesem neuen Coronavirus. Und da war es natürlich fraglich, ob man, wie ihr jedes Jahr macht, nach Deutschland fahren kann. Ja? Ja. Ihr wolltet doch nach Hause. Zu Besuch. Oder wolltest du nicht reisen? Ja, wir sind auch gereist. Ja, und wie habt ihr das nur gemacht? Ich meine, das war ja dann, ihr wolltet im Sommer 2020, wolltet ihr hin und da haben wir ja noch drüber gesprochen. Geht das nicht? Ja, im Sommer war es ein bisschen schwierig mit den ganzen Bestimmungen, aber dann wurden die ja ein bisschen gelockert und dann war es auch kein Problem zu reisen. Ich denke, die meisten Leute, die haben nur Angst zu reisen. Ja, natürlich haben die Leute Angst gehabt. Aber es war natürlich auch eine Frage, ob man einen deutschen Pass braucht, ob man einen amerikanischen Pass bringen kann. Und das war natürlich auch eine Frage, die ihr euch gestellt habt, oder? Ja, ich meine, mein Mann hat ja immer noch einen deutschen Pass. Da war das sowieso kein Problem. Die konnten ja die ganze Zeit reisen. Aha. Jetzt, ich hab nur noch einen amerikanischen Pass, aber dann wurden die Bestimmungen so weit gelockert, dass die Ehepartner auch mitreisen können. Und da war das dann auch gar kein Problem. Man musste nur die Heiratsurkunde dabei haben. Aha. Also bist du quasi als amerikanische Ehefrau mitgefahren in dein schönes Deutschland. Genau, genau. Ist ja eigentlich witzig, ne? Ja. Ja. Was immer man für einen Stempel auf hat. Hattest du damals erwogen, Deutsche zu bleiben, oder war das bei dir damals nicht so eine Frage? Ja, ich habe den Fehler gemacht und hab die Babyhaltung nicht genehmigen lassen, bevor ich die amerikanische angenommen habe. Und dadurch habe ich die deutsche verloren. Aha. Ja. Und dann bist du aber jetzt also als amerikanische Braut mit deinem Mann jetzt nach Deutschland eingereist. Und das war aber dann, habt es doch ein bisschen verschoben vom Sommer auf den Herbst, oder? Ja, weil im Sommer ging das noch nicht. Im Sommer waren nur Deutsche erlaubt, nur mit deutschem Pass. Aha. Ja. Yeah. Und dann habt ihr verschoben von Sommer auf, ihr wart im Oktober, glaube ich, da, oder? Ja, Ende Oktober bis Anfang November. Mhm. Und war das jetzt, ich meine, der Flugverkehr, den haben ja viele von uns jetzt nicht mehr mitgemacht in dem Jahr. Und jetzt fangen wir erst wieder an zu reisen. Wie war das denn? War es sehr eingeschränkt? Waren viele Leute unterwegs? Wie war das für euch? Der Inlandflug, die waren relativ voll, aber der internationale Flug waren Maximum vielleicht 50 Personen an Bord. Da, von 300 oder wie viel da reinpasst? Ja, über 300. Das war ein großes Flugzeug, es gab 350 Sitze oder sowas. Und war das jetzt eine deutsche Fluglinie oder eine amerikanische? Ich hatte Lufthansa gebucht, aber das wurde durch United durchgeführt. Ja, die arbeiten ja zusammen. Also das ist, ja, ja, also es war doch also eine Flugverbindung, die schon mit Deutschland zu tun hatte auch, ne? Ja. Ja. Da hat ich drauf geachtet, weil das war die einzige Flugverbindung, wo noch nie eingestellt wurde, wo ich gebucht habe. Die zuverlässig ist, das stimmt. Ja, wo ich wusste, die sagen sie nicht ab. Ja. Weil alles andere konnte man ja immer buchen, aber 2 Wochen vorher wurde es dann wieder gecancelt. Aha. Und dann habt ihr das mal gemacht oder jetzt gerade in der Zeit, meinst du, das war das sehr, sehr iffy, sehr schwierig? Zuvor hatte ich andere Flüge gebucht, aber die wurden immer wieder gecancelt. Und dann bin ich ins Internet und habe geschaut, welche Flugverbindungen schon die ganze Zeit fliegen. Mhm. Und noch nie abgesagt wurden. Und dann habe ich genau die Flüge gebucht. Und das hat dann auch geklappt. Und wie seid ihr geflogen? Ihr seid von Tampa aus weg? Ja, Tampa und dann Washington und Washington, München. Also Washington D.C. in dem Falle, ja. Ja. Und dann seid ihr, was hast du gesagt, bis München seid ihr geflogen? Bis München, ja. Mhm. Und in München bei der Ankunft wurden vorher und nachher irgendwelche Tests erwartet damals? Nach der Ankunft musste man sofort einen Corona-Test machen. Aber da kommt man gar nicht drum rum, weil da wird man hingeschleust. Also da war kein Entkommen. Die gute deutsche Bürokratie, die hat ja funktioniert. Ja. Ah ja, und hat sich da jemand gesträubt? Hat da jemand gesagt, das mache ich nicht? Nee, da sind alle, da standen 2 Stück, wo die Tests hatten, konnten nach links laufen, die wo keine hatten, mussten nach rechts laufen und das ging alles ganz automatisch. Da kann man ganz automatisch hin zu den Personen, wo dann die Tests durchgeführt haben. Und die Tests gemacht hatten, waren also vor dem Abflug hatten die den schon gemacht, oder? Teilweise, manche, aber nicht viele. Mhm. Weil es war ja recht schwierig, in den USA überhaupt zu der Zeit einen Test zu bekommen, wo nicht älter ist wie 72. Ja, also das war die Voraussetzung. Da ging es ja immer eine Woche oder zwei Wochen, bis man überhaupt mal ein Ergebnis bekommen hat. Wegen dem hatten die meisten wahrscheinlich auch keine Tests. Aha, also waren wenige, die da ausschieden. Ja. Ja. Ja. Und dann seid ihr von und dann haben sie euch in den Raum geführt und haben gewartet? Oder ich meine, das dauert ja doch ein paar Minuten, bis man bis man ein Testergebnis hat, oder nicht? Ja, nee, da musste man am Handy online dann so ein Formular ausfüllen. Ich dachte auch, das ist recht schwierig, wenn da ältere Leute kommen. Ich denke jetzt an meine Mutter, wenn die da mit ihrem Smartphone da so ein Barcode scannen muss und dann irgendwas ausfüllen. Also ich glaube nicht, dass die das ohne Hilfe da wirklich ausgefüllt bekommen hätte. Das muss man halt dann ausfüllen und wenn man das ausgefüllt hat, da standen da ein paar mit so langen Wattestäbchen und die haben dann die Tests durchgeführt und das war's. Mhm. Und dann, dann konnte man gehen. Aha, und das Testergebnis hast du dann zu Hause abgerufen oder wie lange dauerte das? Nee, das kam per E-Mail in der folgenden Nacht. Also ich glaube nachts um 4 oder 4:30 war das dann auf dem in dem E-Mail. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre jetzt positiv ausgefallen für jemanden. Haben die dann die Leute zurückgepfiffen oder ich meine, was haben sie mit denen dann gemacht? Weil die machen ja sehr viel Kontakt verfolgen, ne? Ja, ich glaube, also wenn man positiv gewesen wäre, dann hätte man sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden müssen. Aha. So war damals die Weisung, ja. Die Überweisung. Ja, ja. Naja, also bei dir ist und deinem Mann ist alles schön gewesen und was habt ihr danach gemacht? Flughafen verlassen und dann Richtung... Ja, wir sind ja schon, wo wir noch nicht wussten, ob wir positiv sind oder negativ aus dem Flughafen raus. Da hält sich ja niemand auf. Ja. Die sagen halt, normalerweise sollte man sich isolieren, bis man das Ergebnis hat, aber kontrolliert hat sich niemand. Mhm. Hast du das erwartet, dass sie dich da noch länger festhalten würden unter Umständen? Nee, eigentlich nicht, weil also das war von vorhin schon gesagt, ich habe geschaut auf der Website am Münchner Flughafen und da war das schon von vorher schon so erklärt. Mhm. Also dass man nach dem Test gehen kann und dann halt aufs Testergebnis warten muss, bevor man sich, man sollte sich isolieren, bis man das Ergebnis hat, bevor man sich also unter die Menschenmengen begibt. Ja, also nicht ins nächste Rockkonzert stürzen, wo das sowieso nicht stattfand, aber... Ja, man muss ja zwei Zettel ausfüllen im Flugzeug mit Anschrift und Adresse in Deutschland, wo man sich aufhält und dann ein Zettel hat die Fluggesellschaft behalten, den anderen Zettel hat geheißen, den soll man in den Pass legen, den nimmt der Zoll, also der Zollbeamte, wenn man einreist, aber die haben sich für die Zettel gar nicht interessiert. Aha. Der Zettel war nachher immer noch in meinem Pass. Okay. Die sollten normalerweise die Zettel rausnehmen, wegen Kontaktverfolgung, aber die haben sich für die Zettel nicht interessiert. Mhm. Also das ist ja auch der, das ist nicht der Zoll, sondern das ist die Immigrationsbehörde sozusagen, also Einreisebehörde, ja, ja. Die Beamten halt, wenn man... Ja, denn durch den Zoll läuft ja, durch den Zoll läuft man heute also fast ohne Kontrolle, also wer da nichts zu verzollen hat, der geht da durch und da steht auch gar keiner mehr, also... Ja, nee, da war auch weit und breit kein Beamter, wo wir da gibt es ja die rote und die grüne Zone, aber da, also wenn man da etwas zu verzollen gehabt, da hätte man jemanden suchen müssen. Mein Bruder hat mal gesagt, es gibt nichts, was du mir aus USA mitbringen könntest, was es nicht hier schon gibt. Ja, nee, aber der Flughafen war wirklich, also München, wo wir da angekommen sind, der war menschenleer, das war wie Geisterstadt. Oh wei, ja, ja. Also da waren keine Geschäfte offen, da waren ganz, ganz wenige Beamte oder Angestellte, also da es war fast leer. Das ist eigentlich sehr, also wenn man jetzt was gebraucht hätte, also zumindest eine Flasche Wasser, waren irgendwelche Esssachen auf? sagen. Also bei der Landung habe ich nichts gesehen, dass irgendwas auf war, außer die Toiletten halt, aber sonst. Wow. Also da steht man auf dem Schlauch, dann sollte man sein Brot dann doch mitbringen, ja? Ja. Das darf man ja, dann muss man aufessen, bevor man einreist. Ja, und dann stehst du mit knurrendem Magen im Münchner Flughafen. Ja, da war wirklich, ich meine, es war morgen schon um 7.30 Uhr, wo wir angekommen sind, aber war trotzdem alles leer. Wahnsinn. Also alles zu. Ja, naja, aber zu der Zeit waren, glaube ich, auch alle Geschäfte geschlossen, nicht? Das ist ja auch... Die Geschäfte, also zu der Zeit, wo wir drüben waren, waren die Geschäfte offen. Aha. Ja. Aber der Flughafen muss dann eine Ausnahme gewesen sein. Ja, keine Ahnung. Vielleicht sind die erst später aus dem Schlaf erwacht. Aber wo wir da vorbeigelaufen sind an den Geschäften, da war alles zu. Wahnsinn. Und jetzt habt ihr natürlich eine ganz interessante Art des Reisens schon vorausgeplant. Und das ist ja also wirklich nachahmenswert. Das war jetzt schon, habt ihr das schon vorher auch früher gemacht oder habt ihr das jetzt zu wegen der Möglichkeit, sich einen doch irgendwie zu isolieren, habt ihr das gewählt, diese Idee mit dem Reisen und dem Bett gleich mit dabei? Nee, das haben wir schon vorher gemacht. Mhm. Das habt ihr also früher auch schon als gut empfunden, ja? Ja. Jetzt, das ist einfach convenient. Man hat alles mit dabei im Wohnmobil. Mhm. Man kann sich hinstellen oder bleiben, wo man will. Man braucht nicht immer die Koffer einpacken, wieder auspacken. Und ich bin keine Person, wo gerne in Hotels geht, sowieso nicht. Also ist euch das schon früher eingefallen? Wie lange macht ihr das schon? Wie viele Jahre? Das haben wir also einmal vorher schon mal gemacht. Also vor zwei Jahre zurück haben wir das schon mal gemacht. Und ich würde auch, denke ich, auf keine andere Weise mehr reisen. Mhm. Zumindest in Deutschland nicht, wenn ich an verschiedene Stellen gehe, wie mit dem Wohnmobil. Das ist einfach... Ist auch nicht, im Endeffekt nicht teurer, wie wenn man Mietwagen braucht und dann von Hotel zu Hotel geht. Mhm. Und ich meine, gut, das ist interessant, muss man aber dann wahrscheinlich auch einen Stellplatz irgendwie finden, wenn man Wohnmobil hat, oder? Ja, aber die gibt es ja überall. Entweder Campingplätze oder dann in den ganzen Städten und Gemeinden gibt es mittlerweile überall ausgewiesene Wohnmobilstellplätze. Aha, und das brauchst du, habt ihr es vorher recherchiert, wo du da dich stellen wolltest, oder? Ja, das kann man entweder per Internet, gibt es da eine Website, wo man das gucken kann, oder ich hatte vom ADAC so ein Buch, und da sind die ganzen Stellplätze für Deutschland und Europa dann aufgelistet. Und sind die jetzt nahe der Hauptstadt, also nahe den großen Städten, oder sind die in der Stadt? Wie sind die bestellt? Wo liegen die? Ja, das kommt drauf an, wo man hingeht. Also sehr viele Stellplätze gibt es halt direkt mitten in der Stadt. Tatsächlich? Ja. Da kann man den Strom einstecken, da hat man Wasser und das kostet meistens entweder manchmal gar nichts oder ganz kleines Geld. Was bedeutet kleines Geld? Also ich meine, zumindest musst du das ganze Ding ja auch erstmal mieten, oder? Ja, ich meine, das Wohnmobil kostet nicht kleines Geld. Ich meine, es sind Stellplätze. Ja. Ja, also ein Stellplatz, was ist kleines Geld? Sind das 20 Euro, 50 Euro pro Nacht? Was ist das? Das bewegt sich zwischen gratis und, würde ich sagen, so 15 Euro. Aha, ja. Je nachdem, wo welche Gegend, welche Stadt, das kommt ganz drauf an. Mhm. Und ein Wohnmobil habt ihr für einen Monat etwa gemietet oder wie? Ja, wir hatten es gemietet für die ganze Zeit. Also wir waren 5 Wochen in Deutschland. Okay, und kann man da sagen, pro Monat wird sowas ungefähr so viel kosten? Kommt das für bei der Firma drauf an, welcher Firma du das machst, oder? Ja, es ist saisonabhängig. Also im Sommer wäre es noch ein bisschen teurer gewesen. So haben wir von dem her, durch das, dass wir später gegangen sind, auch nochmal Geld gespart, weil es dann billiger wurde. Aber die liegen alle so, würde ich sagen, zwischen 100 und 150 Euro am Tag, je nachdem, was man für Größe wählt oder in welcher Zeit man reist. Okay, und wie groß ist so ein Ding? Das, was wir jetzt hatten, war 7,5 Meter lang. Ah ja, da kannst du ja schon Bett und Sofa unterbringen. Also das. Ja, ja, da ist alles drin. Da ist Bad drin, Küche, Bett, alles. Und ist es ähnlich wie in den amerikanischen Wagen? Sind die Deutschen ein bisschen anders oder kennst du da Unterschiede? Nee, ich würde sagen, die sind eigentlich relativ gleich. Sind das deutsche Baumodelle oder sind das amerikanische? Oder japanische, weiß der Kuckuck? Nee, ich denke, die machen die schon in Deutschland. Aha, ja, ja. Ja. Und wo habt ihr den nur abgeholt? Habt ihr den gleich in München am Flughafen abholen können oder wie habt ihr das gemacht? Nee, da sind wir mit dem Taxi nach Sülze-Moos. Da ist ein ganz großer Wohnmobil, wie ein Wohnmobilpark. Da kann man neue kaufen, da kann man welche mieten, da kann man sie reparieren lassen. Und ja, da sind wir mit dem Taxi hingefahren. Das ist so 20 Minuten von München weg. Mhm. Und ja, und von da aus ging es dann los. Das ist prima. Und erfordert einen deutschen Führerschein? Oder wenn da Ausländer das machen, könnten die das auch, oder? Ja, nee, da kann man auch mit dem amerikanischen Führerschein. Man muss dann halt immer schauen, wenn man bucht, was für einen Führerschein das man hat. Zum Beispiel gibt es auch welche, die sind schwerer wie 3,5 Tonnen. Da braucht man dann, wenn man einen deutschen Führerschein hat, der alte deutsche Führerschein, noch der alte Klasse 3 Führerschein. Den brauchst du noch dazu? Die neuen gelten nur noch bis zu 3,5 Tonnen. Interessant. Hast du deinen alten noch? Ja, ja, ja. Ich habe auch einen LKW-Führerschein. Von dem her kann ich eigentlich mit allem fahren. Naja, also du, ich glaube, du hast doch Mechanik oder was gelernt in deinem Leben, ne? Bin ich auch noch, ja. Und Fahrlehrer. Und Fahrlehrer. Also was Besseres kann man sich nicht auf den Straßen wünschen. Ja. Und habt ihr das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen anders auf den Straßen dann auch war? War es dann leerer auf den Autobahnen, wie ihr gefahren seid? Nee, überhaupt nicht. Nee. Also alles war unterwegs trotzdem? Ja, und halt in Deutschland, was man in Deutschland sehr viel auf der Autobahn hat, sind die LKW. Ah ja, ja klar. Das, denn man vergisst, dass die natürlich die Lebensmittel und all das musste ja auch transportiert werden. Also LKW-Verkehr, der ist sehr viel mehr, würde ich sagen, in Europa auf der Straße wie jetzt in den USA. Tatsächlich. Ja. Also hier wird darüber verhandelt, dass eben auf Bahntransporte auch in USA eigentlich auf LKW umgestellt werden sollen, auch im Jahr 2021. Also dass es lukrativer ist, das per Brummi also die Zulieferung statt Bahn zu benutzen. Also der Güterverkehr wird in den USA auch weniger werden. Das ist interessant. Ja. Und jetzt seid ihr gefahren. Wie viele Standorte habt ihr euch so ausgesucht gehabt? Wir waren eigentlich diesmal nicht an vielen Standorten. Wir waren kurz in Bayern und dann waren wir in Chiemsee und dann waren wir dann noch ein bisschen so. Zuerst die erste Woche so ein bisschen Wellnesswoche gemacht, dann sind wir nach Erding in die Therme, nach Bad Füssing in die Therme, nach Bad Wörishofen in die Therme. Das sind doch eigentlich geschlossene Freibäder, ne? Oder also nicht Freibad, sondern es ist. Ja, die sind teilweise geschlossen und dann aber auch offen. Also da kann man. Es sind Außenbecken und Innenbecken. Aber das war alles auf. Also das Einzige, was man gebraucht hat, war eine Maske von der Kasse zur Umkleide. Mhm. Und dann, sobald man umgezogen war, konnte man die Maske abnehmen und im Bad da war keine Maske. Aha, und wie viele Leute waren da so am Rumschwimmen? ich glaube, schon weniger Leute wie normal, aber immer noch genügend Leute. Also im Grunde meinst du, dass das meinst du, das war gut oder hat dich das ein bisschen befremdet, dass so viele Leute, ich meine, das ist ja doch Maskenpflicht und dann auf einmal keine, was Sport betrifft, aber da ist doch auch jemand, der also ziemlich in deiner Nähe rumschwimmen konnte. Wurde da irgendwie Temperatur gemessen oder irgendwelche Sachen beim Eingang? Nee. Man musste halt auch immer wieder einen Zettel ausfüllen. Das war egal, wo man hin ist in Deutschland, ob man im Restaurant ist oder in so einem Bad, mit der Kontaktverfolgung, also Name, Anschrift und Telefonnummer. Und du bist mit deinem amerikanischen Handy dort gewesen, oder? Ich war mit meinem amerikanischen Handy dort, ja. Also du hast einen Vertrag für Europa dann mitgehabt. Nee, ich habe T-Mobile. Das funktioniert in Deutschland genauso gut wie hier. Ah, interessant. Ja. Naja, dann wart ihr also zu verfolgen und auch, also wenn dann irgendwas gemeldet würde, diesem Bad, könnte man dann jemandem einen Text schicken oder so. Ja, nehme ich an, dass die dann wahrscheinlich dann die Leute, wo gerade in de und zu dem Zeitpunkt, an dem Tag um die Uhrzeit dort waren, dass die dann wahrscheinlich verständigt wurden. Hast du aber nichts bekommen? Nee. Ja. Ich denke, es ist auch mehr Papierkrieg, wofür eigentlich nichts, wie dass das irgendwas von Nutzen hat. Also du Ob die Leute da die richtigen Informationen draufschreiben, das kontrolliert sowieso niemand. Ja. Also eigentlich konnte man draufschreiben, was man wollte. Ja. Wenn jetzt da einer nicht seinen richtigen Namen oder seine richtige Anschrift angeben möchte, dann schreibt er als Antwort drauf. Normalerweise, man darf es ja nicht, aber kontrolliert hat es keiner. Naja, also man hat also vieles auch vertraut auf die Leute, dass sie ehrlich miteinander umgehen. Es ist ja auch zu deinem Besten, wenn du weißt, dass neben dir einer krank war oder nicht. Ja. Ja, und ich meine ja eigentlich vom Abstand her und die Leute waren eigentlich sehr bedacht drauf, dass man darauf achtet, dass man nicht unmittelbar mit anderen Leuten zu nahe kommt. Also da hat schon jeder ein bisschen schon drauf geachtet, muss ich sagen. Also viel mehr wie jetzt wie in USA. Die Leute haben irgendwo Respekt vor die anderen Leute. In Europa oder in Deutschland, wo du Ja, warst. Ja. in Deutschland jetzt. Ich war nur in Deutschland, ich Ja, war nicht ja, drüber. ja. Also von deiner Erfahrung her, genau. Ja. Ja. Ja, das ist. Egal, ob das jetzt in Geschäften war oder sonst irgendwo, eigentlich, die Leute haben sich zu der Zeit viel mehr an die Regeln gehalten, wie jetzt hier in den USA. Ja. Also das ist jetzt dein Eindruck gewesen und das ist eigentlich sehr positiver Eindruck über das, was in Deutschland vor sich ging und geht. Ich meine, es ist ja so, dass wo wir jetzt uns unterhalten im März 2021, ist ja wieder ein erhöhter also diese Ansteckung in Deutschland also rausgekommen, sodass also man sagen kann, dass manches funktioniert, aber es nicht 100% funktioniert nur, weil man so respektvoll ist. Ja, da passieren dann andere Ja, Sachen. nee, also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, bin ich nicht mehr überzeugt davon, dass das überhaupt was bringt, wenn man die ganzen Leute voneinander so brutal isoliert wie jetzt in Deutschland und alle Geschäfte zumacht, weil wenn man so die Zahlen verfolgt an der Statistik und denen glauben kann, das weiß auch keiner so genau, dann gehen die Zahlen trotz der ganzen Maßnahmen in Deutschland auch wirklich nicht schneller oder besser jetzt wieder zurück wie jetzt hier in den USA, wo von der Beschränkungen jetzt, wenn ich Florida anschaue, fast gar nichts praktiziert wird. Ja, also ich empfinde in den Orten, wo ich jetzt verkehre, das heißt jetzt, wenn ich in ein Konzert gehe oder so, dann sind die Leute doch sehr respektvoll. Also es kommt immer darauf an, wo du hingehst, glaube ich. Ja, aber zumindest sind die Sachen hier offen. Ja, In die Deutschland ist Geschäfte das ja sind offen. alles komplett zu. Ja, In ja. Deutschland ist ja alles komplett so, sowieso so Veranstaltungen wie Konzerte, das gibt es ja schon seit mehr Jahren nicht mehr. Ja, das Ja. stimmt. Ich meine, Und ob gut. das wirklich was bringt, also ich Ja. bezweifle es mittlerweile. Ja, es ist immer schwierig und man kann es wirklich nur im Nachhinein zurückschauen und sagen, war das jetzt eine Zeit, die uns alle betraf und inwieweit haben wir das Richtige gemacht? Das kann man wirklich nur, das kann man nur von Jahren und Monaten des hoffentlich des Nachhineins ja betrachten. Aber ich meine das, was du beschreibst an Reise, gut, dann habt ihr also Schwimmbäder besucht, die Geschäfte waren zu, Restaurants waren auch zu der Zeit, wo ihr da wart. Wo wir drüben waren, waren die Geschäfte, also Einzelhandel war komplett auf und die Restaurants waren auch auf. Das Einzige, was man halt machen musste, war Masken Kontakt. aufsetzen. Ja, Ja. Kontaktadressen. Und was habt ihr, wie habt ihr euch verpflegt? Habt ihr dann also in Supermärkten eingekauft oder seid ihr in Gastwirtschaften gegangen? Wie habt ihr das da so gemacht? Nee, der Großteil haben wir uns selber verpflegt, also Supermarkt und dann haben wir hatten ja eine Küche in unserem kleinen Heim und dann haben wir immer selber gekocht. Und du hast aber auch Familienbesuch gemacht, was ja sehr schön ist. Ja, wir waren bei Freunden. Also wir haben viele Freunde besucht, aber die hatten alle da jetzt überhaupt kein Problem damit, weil wir jetzt aus den USA kamen oder so. Haben euch also nicht als Aussätzige behandelt, das ist sehr schön. Nee, nee, nee. Haben ja auch Glück gehabt, dass ihr ihnen nichts mitgebracht habt in der Richtung. Wir waren ja dann getestet vom Flughafen her. Wir waren ja eigentlich von dem her getestet und die waren ja alle nicht getestet. So. Ja, im Prinzip hätten die euch mehr geben können als ihr denen, meinst du, ja? Ja, Ja. man kann es nicht sagen, wie zuverlässig die Tests sind und alles, aber. Ja, naja, bis dahin, also nach einer Woche oder so, hätte man schon gemerkt, wenn man krank ist oder nicht. Aber wie Ja. gesagt, das ist ja auch eine Frage, man kann ja auch Träger sein, wie wir wissen, ohne dass man jetzt was an Symptomen zeigt. Und das ist eben das Tückische Ja. an so einem Virus. Und wenn, wie, also habt ihr jetzt Freunde besucht, Familie besucht und dann bei denen dann oder weiterhin in eurem Heim gewohnt und dann einfach über Tag Besuch gemacht sozusagen? Denn du hast, glaube ich, gesagt, ihr seid auch auf einem Bauernhof oder sowas gewesen und habt da geparkt. Das war am Chiemsee, ja. Da Aha. waren wir auf dem Bauernhof, ja. Aber das war also schon Wohnmobilstellplatz, wo man bezahlen musste, aber das war halt auf dem großen Grundstück vom Bauernhof, ja. Das ist schön. Und nach Frankreich seid ihr nicht gefahren, hast du mir erzählt, weil ihr gesagt habt, du weißt nicht, ob die vielleicht die Grenzen dicht machen und dann hängst du in Ja, Frankreich. da hatte ich Bedenken, weil ich habe noch einen Onkel in Frankreich, den wollte man eigentlich gern besuchen, aber dann durch das, dass ich nur noch einen amerikanischen Pass hatte ich ein bisschen Bedenken und dachte, wenn ich jetzt in Frankreich bin und die machen die Grenzen zu, dann ob ich dann wieder zurück nach Deutschland komme, das ist fraglich. Weil für meinen Mann wäre es kein Problem gewesen, wenn er ja einen deutschen Pass hat, aber das war mir dann doch zu heiß. Ja, das glaube ich. Also es ist ja auch. Ja, weil man wusste ja nicht, was sie von einem Tag auf den anderen wieder ändern. Ja, und in Frankreich wurde das sehr schnell geändert und zwar sehr drastisch zum Teil, ja. Ja, die Franzosen haben sowieso immer sehr drastisch irgendwas dann wieder eine Regel hochgezogen, wo man nicht wusste, wann es kommt. Ja, Ja. ja. Naja, berechtigterweise, denn man konnte ja auch nicht absehen, was in dem Land passiert. Genauso wie Ja. in Deutschland. Ich meine, es mag sein, dass man vielleicht bedächtiger an eine Sache herangeht, aber deswegen muss man trotzdem irgendwelche Regeln schaffen, damit man mit der ganzen Sache zumindest umgeht. Ja. Ja. Ja, naja, und jetzt seid ihr wieder, also ihr seid 5 Wochen da gewesen. Jetzt ist bereits März 2021 und jetzt, wie sieht's fürs nächste Jahr aus oder für dieses Jahr? Habt ihr da wieder Pläne oder sagt man sich, na, jetzt muss man wieder abwarten oder jetzt waren wir gerade da? Wie sieht es für dich aus? Nee, also dieses Jahr haben wir jetzt gar nichts geplant. Weil ich denke, also dieses Jahr ist wahrscheinlich von ganzen Beschränkungen und alles noch schlimmer wie letztes Jahr. Meinst du? Ja. Nein, ich würde immer nur nach Deutschland reisen können, weil das haben sie nicht mehr zurückgeändert. Also mit der Heiratsurkunde als Amerikaner kann ich immer noch rüberreisen. Ja. Also das ist geblieben, aber im Moment ist in Deutschland ja der Einzelhandel zu, die Gaststätten sind zu und ja. Ja, und das ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergetrieben wird. Was, also jetzt irgendwann doch irgendwo doch mal in der Zeit wäre, dass das alles wieder aufgeht, weil die Leute wissen wirklich nicht mehr ein und aus, die wo Geschäfte haben, sowieso die ganzen kleinen Betriebe, da wird es nachher sehr schwarz aussehen. Das wahrscheinlich die Hälfte sowieso nie wieder öffnet. Ja. Ja, das glaube ich sicher. Und habt ihr Freunde, die Einzelhandel betreiben oder Restaurants oder? Nee, habe ich jetzt eigentlich keine, aber ich weiß wiederum von meinen Freunden, wo wieder Freunde haben, wo Geschäfte haben. Also die sind wirklich auf die letzte Pfennige unterwegs. Die haben ihre ganze Ersparnisse aufgebraucht und die stehen wirklich vorm komplett aus. Mhm. Ja, das ja, die haben gearbeitet für Jahre und haben sich da was weggelegt, wo eigentlich für die Rente gedacht war, aber das ist auch alles aufgebraucht. Also das ist schon, wenn man das so sieht, ist schon sehr erschreckend. Ja, das glaube ich. Und hast du da weiterhin, verfolgst du das weiterhin? Kriegst du Rückmeldungen über solche Sachen und was dann, wie die Konsequenzen dann von den Leuten getragen werden? Ja, ich bin ja ständig in Kontakt mit meinen Freunden über WhatsApp oder Telefon und schaue ja auch immer deutsches Fernsehen, deutsche Nachrichten und das ist schon sehr erschreckend. Also ich wünsche, dass sie jetzt irgendwann aufhören mit dem, weil wie schon vorher gesagt, ich denke nicht, dass es viel bringt, außer dass man den Mittelstand in Deutschland total kaputt macht. Ja, ja. Es gibt ja auch keinen Stimulus. In das wird jetzt in den USA natürlich diese Idee, dass man den Leuten zumindest eine gewisse Finanzspritze zugesteht, die ist natürlich auch begrenzt, das ist doch ganz klar. Aber ich glaube, diese Idee, dass man auch, hier wird ja wahnsinnig viel jetzt im Freien gemacht. Ich meine, gut, wir sind in Florida, aber du hast Biergärten, du hast Sachen auf, du hast Sachen mit begrenzten Personen, die da reinlässt. Das macht ihr ja, glaube ich, auch nicht. Und damit lässt sich ein Betrieb zumindest über Wasser halten, oder? Ja, und ich meine, in Deutschland, die dürfen ja nicht einmal die Außengastronomie aufmachen. Das soll ja jetzt dann kommen, je nachdem, wie der die halten sich ja immer auf an dem Inzidenzwert von der Neuinfektion, was in den letzten 7 Tagen war. Mhm. Und das soll ja jetzt dann kommen, dass sie die wieder aufmachen dürfen. Aber wenn der Wert dann wieder steigt, dann wird es gerade 2 Wochen später wieder zugemacht. Und das, also zumindest in meinem normalen Einzelhandel, wo ich jetzt Schuhe verkaufe oder irgendwas, was keine Lebensmittel sind, kann ich meine Tür aufsperren einen Tag und am nächsten Tag wieder abschließen. Aber im Gaststättengewerbe, alles was mit Lebensmitteln zu tun hat, ich muss wieder einkaufen, ich habe alles hier, mach ein paar Tage auf, dann sagt die Regierung, du musst wieder zumachen, was mache ich mit der ganzen Sache? Ja. Es ist gar nicht so einfach im Gaststättengewerbe. Und da seid ihr drin, das weißt du selber am besten, ganz genau. Ja, ja, ja. Und da muss man natürlich auch Vorräte, man kann nicht also dauernd zum Gefrierschrank laufen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass du quasi alles, was du hast, dann einfrierst, oder? Ja, man muss erstmal die Möglichkeit haben, dass man genug Gefrierkapazität hat, dass man das alles einfrieren könnte. Ja. Also, oder wenn man zum Beispiel Bier ansticht, die Fässer, die kann, wenn die wieder 3 Monate zumachen, das kann man alles wegschütten. Ja, ja, ja. Das hatten wir hier auch im letztes Jahr im März, wo sie uns hier in Florida zugemacht haben, die ganzen Fassbiere, das musste man alles wegschütten. Ja. Und das ist viel Geld. Ja, ja, ja. Weil nach 3 Monaten kann man die nicht mehr trinken. Da. Naja. Ja, das ist klar. Ja. Und es ist schlimm, aber ich glaube, die Leute vergessen das, dass man so viel auf Vorrat arbeiten muss in dem Gewerbe. Ja, Ja, absolut. wenn das immer ständig weiterläuft, dann ist das ja alles kein Problem. Aber wenn da immer wieder Schließungen zwischen, wenn man jetzt schließt wegen Urlaub, dann ist das ja geplant. Ja. Dann weiß ich, okay, ich mache zu von da bis da und dann kann ich das im Voraus planen. Aber wenn die Regierung wieder über Nacht kommt und sagt, in 2 Tagen ist wieder alles zu, dann lässt sich das halt nicht wirklich planen. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Ja. Und das ist eine gute Sichtweise von dir, sowohl ein Urlaub mit Selbstverpflegung, denn ich meine, du bist ja nur aus der Gastronomie. Und ich glaube, dein Mann kocht auch im Jägerstüble, ne? Ja, der macht alles, der kocht, der macht alles. Also mit anderen Worten, du hast den Koch gleich mit auf Urlaub genommen. Das ist doch eigentlich sehr schön. Ja, man muss den Koch dann gleich heiraten und das hast du ja gemacht. Obwohl bei euch das ja nur umgekehrt war. Ich glaube, dass die Gastronomie nach der Hochzeit kam, oder? Das kam ja schon hinterher, ja. Ja. Naja, also ich wünsche euch für euer hiesiges Geschäft alles weitere Gute. Das heißt, Schweinehaxe oder nicht heute, immer vorher anrufen. Und was immer man macht, eigentlich das Schöne ist, dass auch in einer Pandemie gegessen wird und die Leute nicht aufgehört haben, ihre Restaurants zu unterstützen. Ich glaube, das ist eigentlich ein sehr positives. Man kann es nur für Deutschland auch hoffen und wünschen, dass sich da irgendeine Möglichkeit des Caterings oder so etwas ergibt, dass jemand, der in dem Essensbereich arbeitet, dass er dann eine kreative Lösung findet. Denn das ist das Einzige, was so eine Pandemie hervorbringt, ist, dass die Kreativen wirklich zu Höchstleistungen gekommen sind. Da kann ich nur applaudieren. Ja, das stimmt, ja. Und wir hoffen, dass die kleinen Geschäfte, wie gesagt, weiterhin unterstützt werden. Ich habe per Kreditkarte aus USA habe ich Schals gekauft in Deutschland und die dann an jemanden verschenkt. Also man kann auch im anderen Land weiterhin seinen Lieblingsladen unterstützen, kann ich nur sagen. Ja. Ja, man kann auch, ich kaufe sehr viele Sachen in Deutschland und lasse mir die einfach hier rüber schicken. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, besonders der Einzelhandel ist sehr, sehr hilfsbedürftig. Und wer da seine Sache über Wasser halten kann und kauft bitte die Schals vom letzten Jahr. Also das geht hier nicht um neue Mode, das geht hier um Überleben. Ja. Ja, Ja, und das. weil die Lager sind voll. Ja, die Lager sind voll und die Leute sagen, ich habe noch den ganzen Kram vom letzten Jahr im Lager. Und das ist doch schnurzegal, ob ich heute grün und morgen rot kaufe. Also das ist jetzt wirklich nicht angebracht, zu gucken, ob das auch nun modisch ist für dieses Jahr. Ja. Ja, Hauptsache derjenige, der es einem verkauft, hat den Laden übermorgen noch und kann mir dann die neue Mode verkaufen. Ja, das möchte man doch den Leuten nahelegen. Ja. Und übers Internet geht sehr vieles, kann man sagen. Ja, Ja, ja. mittlerweile kann man ja eigentlich, ich kaufe sehr viele deutsche Sachen, jetzt nicht Lebensmittel, die habe ich selber im Laden hier, die kriegt man von unserem Importeur, aber andere Sachen wie Schuhe, Kleidung und Bücher oder was weiß ich, kaufe ich sehr viel in Deutschland und lasse mir das alles hier rüber schicken. Ja, ich kaufe sehr viel Bücher, ich lese meiner Mutter vor und da haben wir also auch, ich versuche es dann immer auf Deutsch und dann habe ich also ein nettes Antiquariat in Deutschland also bestelle direkt und sage hier, schick mir das. Und die sind also überglücklich über diese Art Ja. von Kontakten, ne? Ja. Ja. Ja, also dann, wie gesagt, alles Gute, Anja, und wir sprechen uns demnächst mal wieder, wenn der nächste Urlaub ansteht oder was immer auch hier an neuen tollen Sachen passiert, denn ihr seid ja auch riesig kreativ, dass wir 20 Jahre lang, also eine Gaststätte mit zwischendurch Brand und was es alles gegeben hat bei euch, dass man das alles übersteht und positiv weitermacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, herzlichen Dank. Man darf den Kopf nicht in den Sand stecken, man muss immer weitergehen. Also wer auswandert, der hat sowieso diese Mentalität. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn man da nicht mutvoll an eine Sache rangeht, dann hat es gar keinen Zweck, ins Ausland zu reisen. Also das ist völliger Unsinn. Wir haben schon in den Jahren viele kommen und wieder gehen gesehen. Ja, da passieren viele Dinge und viele Leute haben Illusionen, wenn sie kommen. Und was ich immer sage, ist, geh du in ein anderes Land und lebe da erstmal ein Jahr. Und dann mach dir ein klares Bild von dem, was du da schaffen kannst und machen kannst. Aber hier in Amerika, das Positive an diesem Land ist, dass jeder sagt, mach mal. Dieses mach mal, das, also da wird keiner sagen, oh, das könnte doch so sein oder so. Also das Unken, das ist europäisch. Ja. Ja, hier wird applaudiert und jeder, und wenn er auf die Schnauze fällt, steh auf und mach weiter. Also das ist wirklich, das ist Amerika und das ist das, was die Leute auch hier hinzieht, nicht? Ja, das stimmt, ja. Ja. Und willst du noch mal Hallo sagen, eurem Landstrich, wo ihr herkommt? Wo kommt ihr her? Ihr kommt aus dem Süden? Aus dem Schwabenland. Aus dem Schwabenland. Zwischen Albstadt, Ebingen und Sigmaringen. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass die Leute das hören und du kannst ihnen das auch sagen, dass sie es hören sollen. Und das ist immer die germanradioshow.com beziehungsweise die germanradioshow.blogspot.com. Und da sind wir zu finden, jede Woche neu. Ganz herzlichen Dank, Anja, für diese nette Unterhaltung. Und wir wollen hoffen, dass wir positivere Gespräche haben, wenn es Post-Corona gäbe. Schauen wir mal, ob das bald ist. Ja, das können wir hoffen, ja. Ja, okay. Euch alles Gute. Tschüss, tschüss. Ja. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich darf mich noch einmal von Ihnen verabschieden und mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und auch für Ihr Zuhören, damit Sie und wir diese Rückschau machen konnten. Und vielleicht ist es für Sie ganz interessant, so ein klein bisschen aufatmen zu können und zu sagen können, ach, wie schön, dass diese Zeit vorbei ist und dass wir sie alle gut überstanden haben. Das wünsche ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie gesund bleiben und eine schöne Woche haben. Ich sage Tschüss, Ciao, auf Wiederhören, Bye, Bye, seien Sie nett zueinander. Dankeschön, Anja, für das gute und interessante Gespräch. Schöne Reisen wünsche ich Karin, Thorsten und Anja und vor allem, dass Sie alle, wie gesagt, wieder gesund zurückkommen und wieder im Restaurant für Sie da sind, im Jägerstüble und in thegermandeli.net beziehungsweise im Internationalen Wursthaus. Viele Grüße nach Europa, wenn Sie dort uns hören, und auch in die ganze Welt, wenn Sie uns woanders hören. Und vor allem wünschen wir Ihnen, dass Sie uns gut empfangen und jede Woche eine neue Sendung hören und ab und zu mal auch zurückschauen mit uns. Tschüss, Ihre Susanne Nielsen und an der Produktion Bill Davidson. Ich sage Bye-bye und haben Sie eine schöne Woche. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com.